Kapitel 5 Verben. Verben mit Ergänzung. Präpositionen. Übung 2. Lange nicht gesehen. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Hören Sie dann und vergleichen Sie. A. Ach was, du interessierst dich jetzt für Yoga? Ja, seit ein paar Jahren interessiere ich mich sehr dafür. B. Und denkst du noch oft an Gabi? Ja, immer noch. Ich muss jeden Tag an sie denken. C. Ich fange übrigens nächste Woche eine neue Arbeit an. Ach toll. Freust du dich schon darauf? Ja klar, aber ich bin auch ein bisschen nervös. D. Und, hast du schon gehört? Tabea geht es gar nicht gut. Wirklich? Ich habe mich doch erst vor einem Monat mit ihr getroffen. Da war sie ganz gesund und munter. E. Erinnerst du dich eigentlich noch an Klaus Weber? Ja, natürlich erinnere ich mich an ihn. Warum fragst du? Du glaubst es nicht.